gute Nacht, liebes Mädel, gute Nacht. Gar dünn ist mein Wams und gar dick ist mein Fell. Gute Nacht, liebes Mädel, gute Nacht. Und oft schon dachte ich, ich packe das Glück, doch immer noch zog mir's die Patschhand zurück. Da hab ich geweint und gelacht. Ich bin nur ein armer Wandergesell. Gute Nacht, liebes Bede, gute Nacht, gute Nacht. Gute Nacht, gute Nacht, liebes Mädel, gute Gute Nacht, liebes Mädel, gute Nacht. Da schläft sich so gut und da freut sich so nett. Gute Nacht, liebes Mädel, gute Nacht. Und muss ich morgen früh wieder weg, dann nehm ich Erinnerung als einziges Gepäck und träum ich von dannen ganz sacht. Ich bin nur ein armer Wandergesell, gute Nacht, liebes Mädel.